Du denkst, ich heiße dich willkommen, eröffne dir mein Leben. Shit, man vergisst, du darfst nicht eintreten. Das ist kein Intro, das ist dein Tod. Verpiss dich, du Affe, du hast Eintrittsverbot. Verschwinde von meinem Album, deine Ohren sind nicht würdig. Natürlich ist der Shit zu hart, ich erwürg dich. Schlitze dich auf wie ein Kürbis. Halt, junger Mann, wo willst du hin? Nicht zu stürmisch, hier ist weites Kippen auf eigene Gefahr. Du kommst hier nicht rein, nur als Leiche in dem Sarg. Hier ist Sperrgebiet, hier ist kalter Krieg. Der Mauerschütze schießt und dein Körper ist durch sie. Du machst dich gänzlich unbeliebt. Euer Ehren, ihr wollt Einspruch von dem, was ihr nach, was ihr bekommst, du keinen Eindruck. Du stehst vor dem Tor und willst rein, doch du kannst nicht. Selbst es sieht's bell zu beat, versperrt dir den Weg, Bitch. Der Türsteher, Türsteher des Albums, komm hier rein, seid ihr gebumst. Harte Raps, Zeit der Not. So hart für dich, hier ist Eintritt verboten. Der Türsteher, Türsteher des Albums, komm hier rein, seid ihr gebumst. Harte Raps, Zeit der Not. So hart für dich, hier ist Eintritt verboten. Der Türsteher, Türsteher des Albums, komm hier rein, seid ihr gebumst. Harte Raps, Zeit der Not. So hart für dich, hier ist Eintritt verboten. Der Türsteher, Türsteher des Albums, komm hier rein, seid ihr gebumst. Harte Raps, Zeit der Not. So hart für dich, hier ist Eintritt verboten. Jetzt geht mein Album los. Aber ihr dürft es nicht hören. Denn ihr wisst, es ist ein Treffer verboten.